meine Damen und Herren, Günther Willumeit. Ja, also eigentlich passte das gar nicht in Kram da mit der Einberufung, ne? Also ich meine, ich hatte mich damit sehr abgefunden, aber was mein Freund Friedrich ist, ne? Also der war todunglücklich. Er sagt, nee, ich will nicht nach der Bundeswehr. Ich sag, Mensch, du kannst ja nicht dagegen an, ne? Da muss jeder hin und, nee, ich sagte, ich will da nicht hin. Ich sag, weißt was, ganz einfaches Mittel, gehst zum nächsten Zahnarzt, lässt dir alle Zähne rausreißen und bummst bist damit durch. Also wirklich, hundertprozentig, kein Zahn im Mund, brauchst nicht zur Bundeswehr. Ja, ich treffe ihn nach ein paar Wochen wieder. Ich sage, na Friedrich, wie ist's? Wunderbar, bestens, ganz prima. Ich sage, was beim Zahnarzt? Ja, nichts mehr, alles weg, alles raus. Und jetzt brauchst du auch nicht mehr zur Bundeswehr. Das ist vorbei. Ja, wegen deiner Zähne? Nee, ich habe Plattfüße. Ja. Und schon waren wir bei der Musterung, nicht? Nun standen wir da alles splitternackt. Bloß einer, der wollte überhaupt nicht, nicht? Der hatte noch erst eine Hose an, die musste nur weg. Und dann die Strümpfe wollte er auch gar nicht so richtig ausziehen. Und bis dann der Staff sagte, los, junger Mann, Strümpfe aus. Und dann so widerwillig. Und dann hatte der ein paar Füße. Aber sowas schwarz. Der Sanitätsgefreiter, bringen Sie mal bitte eine kleine Wanne, Sagrotan, ein bisschen schön heißes Wasser. So, das bitte, stellen Sie sich da mal rein. Wissen Sie, was das zu bedeuten hat? Ja, der Herr Staff, ich komme bestimmt nach der Marine, wa? Der Nächste, der das dann sagt, und Sie, wo wollen Sie hin? Ja, sagt, ich möchte gern zur Marine. Sagt, können Sie schwimmen? Nee, da haben die denn keine Schiffe mehr. Und jetzt kam der Arzt zu mir. Aber was für ein Ton? Ausziehen! Das habe ich gemacht. Umdrehen, habe ich auch gemacht. Bücken, habe ich auch gemacht. Dann guckt er nach. Tauglich. Oh, ich sage, Herr Doktor, das hätten Sie mir auch ins Gesicht sagen können. Aber dann ging es los. Wir also in die Kaserne. Und da stand so ein kleiner Dicker, ganz aufgeregt lief er hin und her, verhedderte sich immer mit seinem rechten Arm in so eine gelbe Fangschnur und eine Mütze hatte der, ne? Also da konnt's 40 von Kartoffeln inholen, ne? Und neugierig war der kleine Kerl, ne? Kam also gleich auf mich zugeschossen. Wie heißen Sie? Ja, ich sage, Piepenbrink. Und Ihr Alter? Ja, ich sag, der heißt auch Piepenbrink, da gibt's ja nichts. Was sind Sie vom Beruf? Ich sage, ich bin Landwirt. Und wie kommen Sie dazu, mit einem so protzigen Auto hier in die Kaserne zu kommen? Ich sag, Herr Webel, das bin ich meinem Ruf schuldig. Und wie haben Sie das Geld dazu gekriegt? Ja, also das bin ich meiner Bank schuldig, ne? War auch gleich der Nächste. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Bakteriologe. Na, na, mal nicht so hochgestochen, junger Mann. Bei uns heißt das immer noch Bäcker. Und Sie? Ich bin Auskalkulator. Na ja, mal zu. Erstens heißt es Auskalkutta. Und zweitens habe ich Sie nicht gefragt, woher Sie kommen, sondern was Sie beruflich machen. Naja, und dann gingen wir also zum Einkleiden, ne? Das war so eine 1000-Mann-Boutique, ne? Da konnte man sich was aussuchen. Alles schick geschnitten. Und dann ging es zur ärztlichen Untersuchung. Einer saß da, sagte Stab, das war so ein ganz harter. Was haben Sie? Ach, sagte Herr Doktor, ich habe immer Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Bruststiche, Reißen in den Armen, Hexenschuss im Rücken, Knie und Füße tun mir weh. Und dann noch das Ohrensausen, Augenflimmern. Können Sie mir sagen, was mir fehlt? Ach, eigentlich nichts. Sie haben ja schon alles. Und dann kam so ein älterer Hauptgefreiter, der kam aber nicht von hier. Wurde auch gefragt, was er wollte. Sagte, ich bin vom Hund gebissen worden. Ich bin wegen Tollwutverdacht hier. Na und? Ich hätte gern mal Bleistift und Papier. Wollen Sie wohl Ihr Testament machen, wa? Nee, ich will mal bloß mal die Leute notieren, die ich heute beißen werde. Ja, und dann kam mein Freund Steffen dran. Sagte, Herr Stabsatz, ich habe so schrecklichen Durchfall. Wann haben Sie das erste Mal bemerkt? Ja, als ich die Fahrradspange von der Hose nehmen wollte. Oh, da war der Stabsatz natürlich furchtbar sauer. Ja, da war er sauer, das mochte er nicht haben. Sagte, wären Sie wegen dieser Kleinigkeit im Zivilleben auch zu mir gekommen? Nee, sagt Steffen, da hätte ich Sie kommen lassen. Und dann kam ich an die Reihe. Da fragte er gleich, woher ich mein blaues Auge hätte, ob ich von einer Wespe gestochen worden wäre. Nee, sag ich, eine Biene hat zugeschlagen. Tja, also, und dann mussten wir ja ein Zimmer weiter, nicht zum Psychologen, nicht? Also zu einem psychologischen Test und zu einem Intelligenztest, nicht? Also ich meine, da hatte ich da nur keinen Bammel vor, ne? Ich hatte also vorher noch gelesen, und zwar den Unterschied zwischen einem Neurotiker, einem Geisteskranken und einem Psychiater. Siehst du, das ist nämlich der Neurotiker baut Luftschlösser, der Geisteskranke bewohnt sie und der Psychiater kassiert dafür die Miete. So. Oh, das war aber ein arroganter Kerl. Also sowas. Und der Ton. Ihr Name? Ich sage Piepenbrink. Hannes Piepenbrink. Aha. Sie sind also dieser berüchtigte Piepenbrink. Oh ja, sag ich. Ich bitte herzlich. Na, wollen wir sehen. Geboren? Oh ja, sag ich. Das stimmt. Ja. Religion? Immer befriedigend, Herr Doktor, da immer befriedigend. Also, nee. Na, wollen wir mal sehen, was Sie wissen? Wissen Sie eigentlich, dass ein Drittel der Menschheit total bekloppt ist? Nee, sag ich, das ist ja interessant. Und was ist mit dem anderen Drittel? Da wissen Sie, wo Napoleon gestorben ist? Nee, sag ich, das kann ich auch nicht wissen. Das ist ja schon ein paar Tage her, ne? Auf Helena. Oh Gott, sag ich, Herr Doktor, das ist aber peinlich. Ja, sagt er, wollen wir mal weitersehen? Und was ist für Sie Optimismus? Ach, sag ich, wissen Sie, Herr Doktor, wenn einer aus dem 20. Stockwerk fällt und beim zweiten sagt, bis jetzt ging's ganz gut. Ja, sagt er, Ihr Allgemeinwissen? Ist ja sehr schön. Was ist für Sie ein Snob? Also sage ich, Herr Doktor, ein Snob, das ist für mich so ein Kerl, der sich seinen Spinat zum Mittag durch Fleurop schicken lässt. So, nun wurde er ein bisschen lustiger, nicht? Nun, eine kleine Scherzfrage. Was ist das? Ist auf der Wiese, schwarz und dreht sich im Kreis. Ja, sage ich, Herr Doktor, das weiß ich natürlich nicht. Da werde ich Ihnen sagen, ein Maulwurf beim Hammerwerfen. Oh, dachte ich, wenn der dich verkackeiern will, das kannst du allein viel besser. Das zahlst du dem schön heim. Und ich sage, Herr Doktor, darf ich vielleicht auch mal eine Scherzfrage stellen? Oh, sagt er, bitte. Was ist das? Ist auf der Wiese, schwarz und hüpft auf einem Bein. Tja, das weiß ich nicht. Der hat vielleicht blöde geguckt. Ja, sag ich, dann will ich Ihnen das mal sagen. Das ist derselbe Maulwurf, dem ist der Hammer auf den Fuß geflogen. Nee. Ja, nu wurde es ernst, nicht? Nu wurde es ernst. Da legt er mir so einen Zettel hin, nimmt einen Bleistift und fängt er an zu kritzeln, einen Kreis und ein Dreieck. Na, sagte Herr Piepenbrink, was ist das? Ach, sag ich, Herr Doktor, das sehe ich sofort. Das sind nackte Weiber. Oh, so, das ist aber eigenartig. Dann malt er wieder so ein Dreieck mit einem kleinen Kreuz und Stern. Und was ist das? Tja, so, wenn ich ehrlich bin, Herr Doktor, das sind nackte Weiber. Guckt mich ganz entgeistert an. Kritzelt da wieder so ein paar Dinger. Ja, sagte er, und was ist das? Ja, sagte der Doktor, ich gehe nicht davon ab. Das sind alles nackte Weiber. Oh, sagte Herr Piepenbrink, da muss ich also doch sehr Bedenken anmelden. Ich glaube, nackte Weiber sind bei Ihnen ein Komplex. Was sagt bei mir? Wer hat denn eben den ganzen Schweinkram gekritzelt? Ja, dann fragte er Steffen, sind Sie verheiratet? Ja, sagt Steffen, aber das hätte nicht nötig getan. Haben Sie trotz der Ehe noch Freunde aus der Junggesellenzeit? Nee, sagt Steffen, also nur noch wenige. Die meisten hat meine Frau in die Flucht gekocht. Ne? Ja. Der Nächste, das muss irgendwie ein Berliner gewesen sein, nicht? Der kam dann auch und der Psychiater guckt ihn dann an. Was ist, mein Junge? Herr Doktor, ich höre Stimmen, sehe aber niemand. Mhm. Und wann ist das? Immer wenn ich telefoniere. Dann ging's zum Zahnarzt. Junge, hatte der eine tolle Praxis. Also gutes Spätbarock. Also bei dem musste man bei Stromausfall mit Sicherheit um den Bohrer rumrennen. Und dann guckte er so mich an, sagte Piepenbrink, Sie kauen ja schon auf den Felgen. Sie haben ja ein richtiges Toto-Gebiss. Ich sag, was ist, Herr Doktor, ein Toto-Gebiss? Mhm. 0-1 ausgefallen. Tja, Mensch, sagte, Sie haben ja eine ganz schwarze Zunge. Oh ja, sag ich, das kann möglich sein. Das kommt vom Whisky. Also ich habe nämlich eine volle Flasche auf die Straße fallen lassen. Da guckt er mich ganz komisch an. Das verstehe ich nicht. Whisky ist doch nicht schwarz. Nee, sagt der Doktor, der Whisky nicht, aber die Straße war frisch geteert. Ja, und dann mussten wir ja nun alle zum Friseur, nicht? Da war einer in einem Ort, der war ziemlich bekannt, bei dem durfte man die Mütze aufbehalten, nicht? Und bei einem, da war schon eine Stunde und war am Schnibbeln, sagte, hören Sie mal zu, haben Sie vor 8 Wochen noch eine Baskenmütze getragen? Oh ja, sagte, gut, sagte, ich habe sie eben gefunden, nicht? Also so eine Mähne. Und dann saß ich da und dann sah ich, wie der Meister also den Lehrling zur Seite nahm und sagte, weißt du was, Fritz, du bist jetzt schon im 2. Lehrjahr, du musst mal ans Rasieren ran, dann nützt ja nur alles nichts, ne? Der Kleine nimmt sich einen Kunden vor, macht diesen Pinsel schön weich und voller Schaum und schäumt den Kunden ein, richtig schön. Och, denkt der Meister, das macht er schon hervorragend, steht so hinterm Vorhang und guckt. Und der kleine Lehrling nimmt das Messer und diesen Lederriemen, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, wunderbar glatt, setzt an bei dem Kunden und schneidet von hier, vom Ohr bis unten zum Kinn eine Delle. Das sieht der Meister, der springt auf den zu, will ihm so eine scheuern, der duckt sich, jetzt kriegt der Kunde auch noch einen voll an die Fresse. Alle Leute gucken ganz entgeistert, der Meister geht also wieder hinter seinen Vorhang. Sieht also, wie der kleine Lehrling wieder einschäumt, wieder ansetzt, alles schön zumacht, die Wunde bedeckt, wieder ans Messer, wieder scharf macht. Beim nächsten Schnitt schneidet er dem das Ohr ab, das Ohr knallt auf den harten Terrazzo. Dann nimmt der Lehrling das Ohr und sagt zu dem Kunden, Mensch, stecken Sie das Ohr bloß schnell in die Tasche, wenn das der Meister sieht, der haut Sie grün und blau. Tja, und abends, dann ging es natürlich mit einer ganzen Meute in eine Kantine. Ja, und dann war da, wie gesagt, ein Kellner, nicht? Also ein Bild von einem Mann, nicht? Also so eine Art Detlef. Und dann einen Abend sage ich zu Detlef, weißt du was, Detlef, dein Bier ist trüb. Ach, sagt er, richtig nicht auf, das Glas ist dreckig. Nächsten Abend sitze ich wieder, ich sage, Detlef, in dem Bier schwimmt ein Mistkäfer. Och Gott, sagt er, so viel säuft dir das kleine Tier doch nicht weg. Ich sag, was kannst du mir heute empfehlen? Oh, so eine gute Zähne. Dann kam er an mit so einem Steak und hat einen Daumen drauf. Ich sag, hör mal zu, mein Junge, warum hast du denn den Daumen auf dem Steak? Ja, sagt er, meinst du, das sollen wir noch 5-mal runterfallen? Ja, eines Tages waren wir furchtbar angeschmiert. Ich sag, was ist das jetzt hier, Kaffee oder Tee? Was sagt er, probier doch mal. Probier das. Ich sag, Teufel, das schmeckt schon nach Terpentin. Ja, sagt er, das ist Tee. Unser Kaffee schmeckt nach Schmierseife. Und letztens hatten wir ein Hähnchen bei ihm, das war also so zäh, da meinte er, das käme aus einem hart gekochten Ei. Nicht? Das war also so gut wie gar nichts. Und ach, Steffen hatte Geburtstag und gab einen aus. Schaumwein, richtig schönen Schaumwein. Der kippt ihn ein, schäumt überhaupt gar nicht. So, hör mal zu, der Schaumwein, den du hier servierst, der schäumt ja gar nicht. Och, sag, hast du schon mal eine Ochsenschwanzsuppe gesehen, die wedelt? also die erste Zeit in der Kaserne war ja natürlich furchtbar, nicht? Also der Spieß hatte auch immer was an mir auszusetzen. Also der Piepenbrink, sage ich, jawohl, sie gehen langsam, sie reden langsam, sie essen langsam, alles machen sie langsam, können sie irgendwas schnell? Ja, sage ich, Hauptfeldwebel, ich werde schnell müde. Mein lieber Mann, sie sind ja gar nicht rasiert. Ja, ich sage, Haufe, das muss heute Morgen im Gedränge gewesen sein. Wir standen mit 7 Mann vorm Spiegel, da habe ich bestimmt den Falschen erwischt. Ja, und dann diese Formalausbildung, nicht? Also das war für mich ja das Schlimmste, nicht? Eines Morgens ging also der Kompaniechef die Front auf und ab und dann ging er auf meinen besten Freund Theo, das war ein Stubenkumpel, zu. Wie heißen Sie? Ich habe Sie gefragt, wie Sie heißen. Theodor Tackmann. Sagt er, okay, in die Maschinengewehrabteilung. Ja, dieser Hauptmann war also, wie gesagt, ein ganz strenger, aber der hatte so einen kleinen Fehler. Er schielte wahnsinnig, ne? Also, wenn der mal heulte, dann liefen ihm die Tränen über den Rücken. Ne? Da standen 3 Soldaten vor ihm. Und er guckt sie an. Sagte, wie heißen Sie? Sagt der 2. Küselmann. Sagte, ich habe Sie auch gar nicht gefragt. Sagt der 3. Ich habe Ihnen auch gar nichts gesagt. Oh, der war nachher ja böse auf mich, nicht? Ein paar Tage später, da hatte ich ihn auf dem Kasernenhof übersehen. Oh. Ich war schon ein paar Meter vorbei, da hörte ich wieder, Piepenbrink. Ich sage, hier den Herr Hauptmann. Piepenbrink, wissen Sie, was Kameradschaft ist? Ich sage, jawohl, Herr Hauptmann, Kameradschaft ist die militärische Form der Nächstenliebe. Aha, und warum grüßen Sie mich nicht? Oh, ich sage, ja, ich weiß ja nicht von wem. Wochenendurlaub gestrichen. Ich bin Soldat, ich bin es gerne, der Urlaub liegt in weiter Ferne. So, nächsten Tag das gleiche Malheur, ich laufe wieder an ihm vorbei, wieder übersehen. Piepenbrink, und warum grüßen Sie mich heute nicht? Oh, ich sage, Herr Hauptmann, ich dachte, Sie waren mir noch böse von gestern. Ja, den einen Montag vergesse ich nie. Das war wohl das Schlimmste. Ich fange mal damit an, dass mein Freund Theo Tackmann mit Steffen vor der Schreibstube stand. Beide hatten über den Zappen gehauen. Und Tackmann war aufgeregt. Sagte dann zu Steffen, du, Steffen, geh du, lieber vor. Ich hab Muffe. Sagt Steffen, Mensch, hab doch keinen Schiss, Kerl, nun haben wir das mal gemacht. Oh nee, sagt er, du, Steffen, geh du mal, lieber vor. Ist bestimmt besser. Naja, Steffen geht vor, macht Meldung, kommt kreidebleich wieder. Tackmann zieht, was hast du? Du denn nun gekriegt? Tja, sagt Steffen. 10 Tage Bau. Dann gehe ich schon gar nicht. Los, da sei kein Frosch, schiebt ihn so rein. Tackmann macht Meldung. Schütze, Tackmann. Der spießt ihn gleich rückwärts wieder raus. Steffen hebt ihn hoch. Sagt, was hast du gekriegt? Sagt, nichts. So, wie kommt das denn? Ja, sagt, reden muss man können. Ja, und dann kam ich. Also, Das war also nicht so einfach. Er rief, Pepenbrink, ich sage, Herr Hauptfeldwebel, ich hatte Ihnen Wochenendurlaub gegeben. Sie sind 2 Tage zu spät gekommen, 2 Tage mehr Urlaub. Wie kommt das? Ja, ich sage, Herr Hauptfeldwebel, das war so. Ich kam zu Hause an, gehe in eine Wohnung und meine Frau liegt das splitternackt in der Badewanne und nimmt ein Vollbad. Und da hätten Sie aber trotzdem gleich am Sonntag zurück sein. Ja, sage ich, 2 Tage brauchte ich schon, bis die Uniform wieder trocken war. Das ist Liebe. Ja. Ja, dann mussten wir alle wegtreten. Und dann stellt sich heraus, eine ganze Stube war nicht angetreten. Und der Spieß gleich in das Zimmer. Alle 6 pennten noch. Sie! Wo waren Sie gestern Abend? Oh, ja. Ich war gestern Abend bei Emma. Zum Zweiten. Und Sie! Oh, ganz fest. Wo ich gestern Abend war? Oh, ja. Ich war bei Emma. Der Dritte bei Emma, der Vierte, der Fünfte, 6. Und du! Du warst auch bei Emma! Nein, sagte ich, bin Emma. Tja, dann auf der Schreibstube ging das ja weiter, nicht? Plötzlich, ich stehe da, die Tür fliegt auf, Schütze Motzmann torkelt rein, nicht voll, hochachtungsvoll. Küsst die Sekretärin, lockert dem Kompaniechef die Krawatte und schiebt ihm die Mütze über die Augen, tätschelt dem Spieß beide Wangen und gießt die halbe Flasche Champagner über die 9 Dienstpläne. Da kommt sein Freund Pechvogler ganz entsetzt und sagt, Mensch, Motzmann, mach keinen Quatsch, ich hab vergessen, den Lottoschein abzugeben. Tja, und nach all diesen Vorfällen, da war natürlich absolute Funkstille in der Kompanie. Selbst den angekündigten Kameradschaftsabend hatte der Chef verboten. Umsonst hatten wir uns gefreut, umsonst war alles eingekauft. Ich hatte 18 Flaschen Wein im Spind. Aber der Spieß duldete, wie gesagt, keinen Alkohol auf dem Zimmer. Er befahl mir, den Inhalt jeder einzelnen Flasche ins Spülbecken zu gießen, sonst könnte ich was erleben. Ich fing also mit der unangenehmen Arbeit an. Ich zog den Korken von der ersten Flasche und goss den Inhalt ins Becken, mit Ausnahme von einem Glas, das ich trank. Dann extrahierte ich den Korken von der 2. Flasche und tat dasselbe mit Ausnahme von einem Glas, das ich trank. Dann zog ich den Korken von der 3. Flasche und goss den Wein ins Becken, das ich dann trank. Ich zog den Korken von der 4. ins Becken und goss die Flasche ins Glas, das ich trank. Ich zog die Flasche vom nächsten Korken, trank ein Becken daraus und warf den Rest ins Glas. Ich zog das Becken aus dem nächsten Glas und goss den Korken in die Flasche. Dann korkte ich das Becken mit dem Glas, flaschte den Trank und trinkte den Genuss. Als ich alles entleert hatte, hielt ich das Gebäude mit der einen Hand fest, zählte die Gläser, Korken, Flaschen und Becken mit der anderen und stellte fest, dass es 9:30 waren. Und als das Kompaniegebäude vorbeikam, zählte ich sie nochmals und hatte dann alle Häuser in der Flasche, die ich trank. Ich stehe gar nicht unter Allfluss von Einkohl, wie manche Denker läuten. Ich bin nicht halb so bedenkt, wie ihr trunken könntet, aber ich habe ein so fühlsames Geselt. Ach ja, dann kam es ja. Das erste Mal soll ich nur aufwachen, nicht? Und das mit unserer, mit der ganzen Kompanie, nicht? Ja. Und da kam der Spieß und sagte, weißt was, Pimbrink, du musst mit aufwachen, denn heute kommt der General. Und egal, ob der kommt, alle Viertelstunde sollte ich ihm eine Meldung machen, ob er kommt oder auch nicht. Naja, und ich stehe da unten, Viertelstunde vorbei, ich hinter, melde, Herr Hauptfeld, General ist noch nicht da. Sehr gut, er war ganz stolz auf mich. Eine Viertelstunde vorbei, ich wieder, melde, General noch nicht da, prima. Es geht so fünfmal, komme ich unten an, da hält so ein ganz dicker Schlitten. Oh, ich denke, Mensch, das ist dicke Luft. Ich dann ran an das Ding und hau so gegen das Fenster. Ich sag, ey, bist du der General? Ja, ich bin der General. Ich sag, sieh bloß zu, dass du dich verpieselst. Der Spieß ist auf 80, der hat schon fünfmal nach dir gefragt. Oder kam Tagmann, ihr wisst ja, Tagmann, dem seine Frau kam, nicht? Und als sie nun im Wachgebäude war, sag ich, Tagmann, weißt was? 50 Mark kriegst du von mir. Einmal möchte ich deiner Frau so auf den nackten Popo hauen. Mann, sagte, 50 Mark, du, das ist aber eine höchste Dange Geld, wa? Ja, ich sag, du kannst immer mit deiner Frau beschnacken und beide sind einverstanden, Rock hoch und dann, oh, ist das ein Popo, oh, ist das schick. Und Mann, sagt Tagmann, hau doch zu, Mann. Oh, ist das ein Popo, Mann, hau doch. So bist du bekloppt, kostet mich 50 Mark. Ja, und dann kam ja die erste Übung, also traumhaft, diese kleinen Wohnzelte, nicht, für zwei Personen. Steffen und ich hatten natürlich Pech, nicht, genau, so ein Zelt gebaut auf einem Ameisenhaufen, mein lieber Mann, da war vielleicht was los in der Hose, ne, Junge, die, immer wenn du eine totgehauen hattest, kam 99 zum Begräbnis, nicht, das war... Und dann abends lagen wir so ganz verträumt in unserem Zelt. Ich sag, Kalle, angenommen, gesetzt den Fall, du kommst zu Hause an und deine Frau liegt mit einem anderen Kerl im Bett. Oh, das ist nicht weiter schlimm. Fenster auf, den Kerl an Schlips und Kragen, raus aus dem Fenster und den weißen Krückstock sofort hinterher. Sowieso denn, Krückstock? Ja, so, das muss doch wohl ein Blinder sein, der mit meiner Alten noch ins Bett geht. Und dann gucken wir über so einen Busch weg und dann gehen da zwei Zivilisten so am Waldesrand und dann steht da an einen Baum gelehnt so eine Jachtflinte, doppelrohrige Jachtflinte. Und dann sagt der eine Zivilist zum anderen, guck mal, eine Klarinette. Nee, sagt der andere, das ist eine Oboe. Oh, so, da können wir ja mal reinblasen. Der nimmt den Lauf so in den Mund und... Nee, so, du Idiot, du musst auch so ein bisschen dran spielen wie eine Klarinette oder eine Oboe. Der drückt aber... Ohren fliegen weg, Haare, Zähne, alles weg. Besser, du brauchst gar nicht so doof zu gucken. Meinst du, ich habe mich nicht auch erschrocken? Ja, und Steffen kriegte ja noch Ärger, nicht? Steffen kriegte ja noch wahnsinnig Ärger, weil er seinen Gruppenführer geduzt hatte, nicht? Und der konnte das so gar nicht ab und sagte, pass auf, mein lieber Steffen, zum nächsten Mal, wenn wir wieder in der Kaserne sind, schreibst du auf 50 Mal, ich darf meinen Vorgesetzten nicht duzen. Oh, Hauerherr, das war also nur was. Und er jede freie Minute hatte so ein kleines Oktavheft gekriegt, ich darf meinen Vorgesetzten nicht duzen, ich darf meinen Vorgesetzten nicht duzen und schreib das 100 Mal auf. Gruppenführer sieht das, tatsächlich 100 Mal. Ich dachte, ich habe bestimmt schon ein paar hundert Soldaten bestraft, aber dass einer statt 50, 100 Mal aufschaut, ich darf meinen Vorgesetzten, warum hast du das denn gemacht? Weil du das bist, ja. Ja, und nach so einer Übung war ja dann immer Löhnungsappell, ne? Auf dem Kasernenhof, da standen alle Soldaten im großen Bogen am Tisch herum und der Rechnungsführer hatte so mehrere Listen in der Hand und dann rief er auf, Schneider, hier! Schneider tritt vor, kriegt sein Geld. Hoffmann, hier! Hoffmann tritt vor, kriegt sein Geld. Krause, hier! Krause tritt vor, kriegt sein Geld. Übertrag! Keiner rührt sich. Übertrag! Keiner rührt sich. Schüttelt der Feldwebel den Kopf. Es ist doch immer dasselbe. Kriegt der Kerl das meiste Geld und ist nicht mal zum Appell da. Ja, und dann war das ja zu Ende. Und wenn denn so eine Übung zu Ende war, war ja immer technischer Dienst und Putz- und Flickstunde. Und nun war ich das erste Mal zum GVD eingeteilt. Kommandeur ging am Sonnabend durch die ganze Kaserne. Alles wie ausgestorben. Alles in bester Ordnung. Die Zimmer sauber, die Gänge sauber, die Toiletten sauber. Plötzlich, der Oberstleutnant erstarrt zur Salzsäule, sieht er eine halbe Zigarette mitten auf dem Gang liegen. Er ruft nach dem UVD, der war natürlich nicht da, aber ich, also nichts wie hin, nehme Haltung an. Der Oberst deutet mit der einen Hand auf die Zigarette. Wem gehört der Stummel? Ich nehme eine noch strammere Haltung ein. Selbstverständlich Ihnen, Herr Oberstleutnant, Sie haben ihn ja zuerst gesehen. Ja, und dann kam der erste Stadtbesuch. Dann gehe ich auf die Sparkasse und neben mir steht dann so ein ganz würdiger Herr. Und dann kommt ein Mann dieser Sparkasse, ein Sparkassenbeamter, sagt: Bitte sehr, was darf ich für Sie tun? Sagt: Ich hätte gern ein Scheckbuch, Sie Vollidiot. Sagt er: Was? Ich hätte gern ein Scheckbuch, Sie Vollidiot. Dem fällt die Brille runter, die Prothese aus dem Mund, der ist völlig hilflos. Kommt der Direktor dieses Geldinstitutes und sagt: Was ist hier los? Der Herr Direktor ist ein Kunde, kommt auf mich zu und sagt: Ich hätte gern ein Scheckbuch, Sie Vollidiot. Moment mal, Moment. Ist dieser Mann Kunde bei uns? Ja, er ist Kunde. Hat er was auf dem Konto? Ja, er hat auch was auf dem Konto. Wie viel denn? Ungefähr 10 Millionen. Geben Sie ihm doch ein Scheckbuch, Sie Vollidiot. Ja, und die alte Frau Zitzewitz, nicht, die ging mal ins Schuhgeschäft und hatte schon 20 Paare angepasst. Keiner passte nix. Ganz zum Schluss sagt sie zur Verkäuferin: Oh, Fräulein, diese passen hervorragend. Ja, sagt die Verkäuferin, das muss ja auch so sein. Sie stehen ja auch im Karton. Der alte Zitzewitz, der ging noch mal schnell ins Blumengeschäft. Tag, nähe Frau, ich hätte gerne 25 Gladiatoren. Ich meine, die Verkäufer, Sie meinen sicher 25 Gladiolen. Ah ja, ist ja klar, das andere sind ja diese Heizkörper. Und vor dem Geschäft standen drei ganz vornehme Frauen, aber sowas Vornehmes. Fragte die eine: Sagen Sie mal, entschuldigen Sie, geht Ihr Mann manchmal auch ins Bordell? Oh, sagt sie, 3-4 Mal im Monat. Oh, klar. Und Ihr Mann? Oh, auch bestimmt 2-3 Mal, ganz bestimmt. Und die dritte war, das weiß ich gar nicht, muss ich meinen Mann mal fragen. Kommt zu Hause an, sagt sie: Mende, sag mal, gehst du manchmal auch ins Bordell? Der kriegt so eine Birne. Ja, sagt, manchmal schon. Gott, sagt sie, Gott sei Dank, ich dachte schon, wir könnten uns das nicht leisten. Ja, und wenn wir so einen Einkaufspummel hinter uns hatten, dann gingen Steffen, Klawutke, Weimann und ich natürlich in die Kneipe, nicht? Immer schöne 4,5 Liter Staffel. Sitzen wir so schön in der Ausgeuniform. Und dann kommt einer, sieht uns, guckt mich an, sagte: Sie sind aber ein echter Parvenu. Oh, ich sag, das Fremdworte sind wohl auch nicht Ihre Stärke. Der Affe, den Sie meinen, heißt Parmesan. Dann sitzen wir da und trinken schön ein und dann steht da ein Deutscher mit einem Japaner, trinken schön Korn und Bier, unterhalten sich, der Japaner kann sehr gut Deutsch, verbrüdern sich und plötzlich sagt der Deutsche: So, mein lieber Schwan, jetzt gehen wir vor die Tür, jetzt gibt's einen auf die Glocke. Die vor die Tür, wir hinterher, der Japaner macht 2 Handbewegungen, der Deutsche liegt flach, die gehen wieder an den Tresen, da fragt der Deutsche: Sag mal, was war das, was du da mit mir gemacht hast? Ach, sagt der Japaner, das ist aus meiner Heimat, das ist Jiu-Jitsu. Mein lieber Mann, sagte, das tut aber ganz schön weh. Na, die vertragen sich wieder, kriegen anständig einen an die Lippe, kriegen sich wieder in die Wolle, wieder vor die Tür, wieder haut der Japaner zu, tschong, tschong, tschong. Wieder liegt der Deutsche da, wieder an Tresen, fragt der Deutsche: Was war das denn? Oh, sagt der Japaner, das war aus meiner Heimat, das ist Karate. Oh, sagte, mein lieber Mann, das tut aber weh. Wieder schön ein paar Bier, ein paar Korn, jetzt kriegen die sich wieder in die Wolle, wieder vor die Tür, diesmal ist der Deutsche schneller. Mit einem Schlag haut er dem Japaner einen auf die Birne, Da fragte, du, was war das denn? Ja, sagte, das war wieder aus deiner Heimat. Das war ein Wagenheber von Toyota. Und dann kam unser Kölner Freund. Guckt mich an. Du kannst mich mal ein Bier ausgeben. Sag, Mensch, du kriegst doch genauso viel Wehrsold wie ich. Ja, die Halunken von der Bank, die wollen mich kein Geld geben. Ich sag, wieso das nicht? Na, weil sie den Maler in Hüß haben. Na, ich sag, was haben die Maler im Haus mit deinem Geld zu tun? Ich sag, gestern hat mich die Bank geschrieben, wir haben ihr Konto gestrichen. Ja, und als wir rausgingen, waren wir natürlich schön, du nicht, ne? Richtig schön einen auf den Knorpel genommen. Dann stand da einer in Uniform, ich war so schön voll. Ich sag, Herr Wachmeister, komm mal her, mein Junge. Kannst du mal eine Taxe besorgen? Ja, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich bin Admiral. Oh, ich sag, gut, dann schick uns mal ein U-Boot. Ja, und dann war also einer meiner Höhepunkte auch noch die Zeit, als ich aushelfen durfte im Casino als Ordonnanz, nicht? Dann waren sie alle da, die großen preußischen Veteranen, und sie konnten erzählen, und wir wollen mal hören, wie das so geklungen hat. Alter Oberst Zitzewitz steht in Berlin in seiner Wohnung, dritter Stock, Fenster geöffnet, lange Unterhosen, bloßer Oberkörper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Er guckt nach unten. Junger Leutnant geht spazieren, trägt keinen Säbel. Leutnant! Oberst! Was machen Sie da? Leutnant von Schladen auf dem Wege von der Kaserne in die Kirche. Aber hoch! Der geht also hoch, überprüft im Flur die Anzugordnung. Ach, denkt er, du Scheiße, kein Säbel. Der Aufgang zur Wohnung von Zitzewitz, 10 Säbel, richtig schön zur Dekoration. Er bindet sich einen um, zack, macht Meldung, begrüßt den. Ja, das ist ja interessant, dass Sie in die Kirche gehen. Ja. Naja, wie gesagt, viel Spaß. Der geht jetzt wieder runter. Hängt den Säbel wieder an die Wand, sitzt wieder am Fenster. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Emma! Emma! Ja? Komm mal her. Trägt der Leutnant da unten einen Säbel? Nein, sag ich ja auch. Stimmt aber nicht. Ja, Bierabend im Casino in Berlin, Potsdam. Ordonnanz kommt, melde gehorsamst, Herr Oberst. Kaviar geht zu Ende. Mensch, Junge, verlängern mit Schrot, verlängern. Gesagt, getan. Am nächsten Morgen trifft der Knesebeck. Knesebeck, ein guter Kumpel. Na, wie war der gestrige Abend? Ach, sagt er, hervorragend. Bedanke mich der Nachfrage. Bloß kleines Malheur passiert. Heute beim Stiefelausziehen meinen Hund erschossen. Die Sonnenfinsternis. Es sagt der Oberst zum Adjutanten. Moin früh, 9 Uhr, ist eine Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillich auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nichts sehen. Dann sollen sie in die Sporthalle gehen. Der Adjutant zum Hauptmann. Befehl vom Oberst. Morgen um 9. Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen. Dann findet sie im Drillich in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Der Oberst wird es erklären, weil das Schauspiel selten ist. Der Hauptmann zum Leutnant. Also mal herhören, Herrschaften. Schauspiel vom Oberst morgen früh 9 Uhr im Drillich Einweihung der Sonnenfinsternis in der Sporthalle, was nicht alle Tage passiert, ne? Der Oberst wird erklären, warum es regnet. Sehr selten sowas, ne? der Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen um 9 Uhr wird der Oberst im Drillicht die Sonne verfinstern. Wie es nicht alle Tage passiert. In der Sporthalle, wenn es ein schöner Tag ist. Wenn es regnet, Kasernenhof. Der Feldwebel zum Unteroffizier. Ja. Morgen um 9 Uhr Verfinsterung des Obersten im Drillich wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf dem Kasernenhof, sind Schauspieler dabei, sollen sie sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ja, ich weiß, der Oberst will unseren Drillich verfinstern. Und das stolze Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ihr einen machen. Ach ja, und noch eins. Also, Schauspieler sollen Selders bekommen, typisch. Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert.